Philipp und Dinah flogen viele Stunden. Es war ein unruhiger Flug, bei dem das Flugzeug... Jetzt landen wir schon zum 10. Mal an der gleichen Stelle. Die Pharaonen hatten gute Architekten. Ja, denn die Lage war noch nie so ernst. Sehr ernst. Wir können langsam... Die Felben! Ein voller Tag verging, ohne dass etwas geschah. Trotz aller Mühen gelang es.